einen Anzug gekauft statt mit Edding anzügliche Sachen darauf. Zitat Anfang, wer das liest, ist doof. Zitat Ende, und dann laufe ich so durch die Stadt. Präpubertäre Provokation, das ist das Motto meiner Herbstkollektion. Grenzüberschreitung, Titel tags darauf eine Zeitung. Junger Spund übertreibt. Hier mit Headset Amor stellt sich als gute Fee der Modewelt vor. Erfolg bleibt nie aus, wenn er Kontakte knüpft, wird ein Schuh draus. Und er will mit mir nach Paris. Wollte ich doch selber über Laufstege schreiten, müsste ich aber an meinen Maßen arbeiten. Verstehst du, mach mit Finger mal seine Geste, so als ob er sich übergibt. Der kurz den Faden, denn schon hab ich meinen Magen verloren. Stein. Da fällt ihm erstmal überhaupt nichts mehr ein. Zitat Anfang, Zitat Ende. Und er dann so, bei ihnen alles okay. Vorausgesetzt, dass ich sie richtig verstehe. An dieser Stelle liegt hier das Epizentrum der Welle, die alles Innere nach außen kehrt. Formativer Ausdruck par excellence, gibt der Befangenheit in dir keine Chance. Dazu gerufen, die Welt auf neue Anmut zu stufen. Na, das ist Kopfsache, mein Freund. Mit Tüten sag ich, hab ich nicht viel am Hut. Ich bin das Mann und tut nicht sonderlich gut zusammenpassen. Es war wirklich kaum zu fassen, was da dem entgegenhält. Schönheit liegt im Auge des Karl Lagerfeld.